Anruf 5. Ja, bitte? Wo bleibt ihr denn? Wir kommen. Na, hoffentlich muss ich nicht nochmal telefonieren. Nein, nein, wir sind schon fast da. Carlos, komm jetzt, die warten.